Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Themennacht, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und unser Thema heute Nacht heißt, durch eigene Schuld behindert. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel einen schweren Unfall verursacht haben, selbst verursacht haben, die sich das Leben nehmen wollten oder die sich aus Versehen selbst verletzt haben und eben deshalb jetzt behindert sind. Wenn das auf euch zutreffen sollte, durch eigene Schuld behindert, dann meldet euch. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, sprechen wollt darüber, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Durch eigene Schuld behindert. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Kadir und der ist 33. Hallo Kadir. Moin. Ja, hallo. Trifft das bei dir zu, durch eigene Schuld behindert? Ja, ich habe durch langjährigen, exzessiven Drogenkonsum habe ich eine Psychose erlitten. Oh. Ja. Also ich habe mich quasi zum Psychotiker gekifft. Ja. Was heißt langjährig? Wie lange hast du die Drogen konsumiert? Also insgesamt 12 Jahre. Was waren es alles für Drogen? Also es hat angefangen mit Cannabisprodukten. Vorwiegend, also wir sagen halt dazu Bobel oder Peace Dope. Oder halt, und dann später halt auch Marihuana. Und dann kamen halt andere Drogen dazu, chemische und auch Kokain. Also auch die ganz harten. Ja, also Ecstasy, Speed, LSD, sowas halt, ne? Ja. So, und durch diesen exzessiven Drogenkonsum wurde eine Psychose ausgelöst. Richtig. Was genau bedeutet das? Was ist da geschehen? Wie soll man das beschreiben, wenn man jemanden fragt, was eine Psychose ist? Also das ist auf jeden Fall so, die Wahrnehmung ändert sich und das ganze Unterbewusstsein kommt hoch. Man nimmt die Umwelt, nimmt man quasi als Verrückter wahr. Also man wird quasi im Kopf verrückt. Ja, kannst du es vielleicht an einem Beispiel erklären, wie du das damals erlebt hast, als es zum ersten Mal auftrat? Also es ist aufgetreten ganz stark, also 2001. Vorher, also es ging vorher schon los mit Depressionen und so und Verstimmungen. Und 2001 war ich auf dem G-Move in Hamburg. Das ist sowas wie eine Love Parade, nur in kleiner Form in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Auf jeden Fall, es hat damals stattgefunden. Und dann haben wir uns auch Pillen reingezogen und halt irgendwas zum Schniefen. Speed war das, glaube ich. Und dann bin ich auf Druck, also bin ich draufgekommen und dann bin ich irgendwie in so einen Kiosk gegangen und hab mir den Spiegel gekauft, das Magazin. Ja. Und da war halt das Titelbild von Mohammed, dem Propheten des Islam. Und da stand halt die Frage, wer war Mohammed? Und dann im Laufe des Tages, irgendwann habe ich dann, ich glaube am Abend oder so, da waren wir dann völlig zugedröhnt, habe ich mir halt diesen Artikel dann durchgelesen. Und da hat sich dann was in mir zusammengebraut. Also es ging dann los, dass ich plötzlich dachte, ich hätte eine Mission für den Islam. Ach so. Ja, also die ganze Wahrnehmung ändert sich. Also du hattest den Eindruck, du hättest eine Mission für den Islam oder wie meinst du das? Genau, und ich kannte schon vorher jemanden, der durch eine Stadt gelaufen ist und gesagt hat, auf Droge, er wäre Jesus. Und müsste die Menschen zum Glauben bekehren. Und sowas ähnliches hatte ich auch. Also man wird quasi verrückt. Die Welt, die man vor sich hat, vor seinen Augen, die verrückt halt. Die verrückt, ne? Ja, verstehe. Also die ganze Wahrnehmung ändert sich. Man sieht überall Symbole und Zeichen für seine Mission. Ja. Man fühlt sich beobachtet. Man ist Paranoiern ausgesetzt, man spinnt rum. Fühlt sich verfolgt wahrscheinlich auch. Ja, also ich hatte zum Beispiel einmal, man fühlt sich verfolgt. Zum Beispiel fährt jemand schnell an dir vorbei auf der Straße im Auto und denkt, oh, das hat was mit dir zu tun. Und das hat Psychose, ne? Das heißt, ein Leben in Angst und Anspannung. Totale innere Anspannung, ja. Endete das dann in der Psychiatrie? Ja, klar, ne? Also meine Eltern haben mich reingewiesen, weil ich habe dann auch weiter konsumiert. Also man muss das so sehen, Drogen befeuern die Psychose. Und du hast ja auch, ich habe es gerade mal schnell durchgerechnet, wenn das 2001 schon war und du hast 12 Jahre Drogen genommen, hast du ja ganz früh angefangen mit den Drogen. Ja, ich hatte den ersten Joint mit 16 oder so. Aber da war es noch nicht so ein Problem. Also es ist erst so ein Problem geworden, als ich 18 Jahre alt geworden bin. Und mal irgendwie alle Freunde haben plötzlich angefangen zu kiffen. Irgendwie haben wir den Eindruck, die ganzen Leute, also ich komme aus einem kleinen Kaff, und alle irgendwie konsumierten. Egal, wie man getroffen hat, immer hat man irgendwie einen Joint gehabt. Dann ging es weiter, also es ging immer weiter, ne? Nun heißt ja unsere Sendung durch eigene Schuld behindert. Inwiefern ist es heute für dich zutreffend? Also ich bin immer noch Psychotiker. Ich bin der gesamten Palette der Symptomatik bin ich immer noch ausgeliefert. Was heißt das heute so in deinem Leben? Was heißt das, ich bin Psychotiker? Ja, also ich bin erwerbsunfähig. Ich bin mittlerweile Rentner wegen Erwerbsminderung. Mit 33 schon? 33, ja. Also, Aber was bedeutet das? Du bist von den Drogen runter jetzt. Genau, ich bin ich habe eine Therapie gemacht. Ja. Ich war in der Therapieeinrichtung Psychose und Sucht. Da gehen Leute hin, die eine Doppeldiagnose haben, also Psychose und Sucht. Und da habe ich eine Therapie gemacht. Und das hat auch, also es hat gefruchtet. Da könnte man ja denken, okay, Therapie gemacht, Patient gesund. Aber das ist bei dir nicht der Nein, Fall. Nein, das ist also die Psychose ist eine heimtückische Erkrankung. Wie macht sich denn heute diese Erkrankung bei dir noch deutlich? Oder wie merkst du sie? Wie merke ich das? Ja, vor allen Dingen an den Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, auch paranoide Zustände, Angstzustände. Nach wie vor? Warnfälschung, ja, klar, also nach wie vor, aber nicht in der starken Form wie 2001, ne? Da, die Psychose auf dem Höhepunkt war, so, ne? Du musst wahrscheinlich auch ständig und dein Leben lang Medikamente nehmen. Ja, also ich nehme immer noch Neuroleptika. Ich bin jetzt auch Schlaftabletten abhängig. Also ich hau mir jede Nacht Schlaftabletten rein. Und mein Schlaf ist total gestört, mein ganzes Schlafverhalten ist gestört. Ich lege mich immer wieder am Tag über hin, weil ich halt ganz schlechte Stimmung habe und auch einen ganz, ganz schwachen Antrieb. Ich fühle mich leer und ausgebrannt, also wie so ein Burnout quasi. Du bist ja sicher noch dann in Behandlung oder in Kontakt mit einem Psychiater. Der Kontakt ist lose. Ja. Also ich gehe hin und wieder zur Tagesklinik hier bei uns in der Stadt. Und ich habe quasi alle vier bis sechs Wochen habe ich ein Gespräch mit meiner Psychiaterin. Weiß die das denn von den Schlaftabletten, dass du davon abhängig bist mittlerweile schon? Ja, klar weiß sie das. Und also die wissen das alle, aber ich muss es halt nehmen, weil wenn ich sie nicht nehme und nicht schlafe, dann überdrehe ich und dann werde ich manisch. So. Also kurz gesagt, ich bin auch anfällig für eine Manie. Ich war ja auch schon oft manisch depressiv. Also man kann sagen, dass du psychisch ziemlich kaputt bist. Genau. Nach dem, was alles geschehen ist. Nun bist du 33 Jahre alt. Genau, 33. Hast diese psychischen Probleme, bist Frührentner schon. Genau. Und das alles durch eigene Schuld, weil du wie ein Irrer und Bekloppter Drogen konsumiert hast damals. Ja. Was denkst du heute dazu? Ja, ich finde den Drogen natürlich heute schlecht. Ist ja klar. Und warum lachst du dabei? Ja, weil ich immer noch Leute in meiner Umgebung habe, die weiterhin munter konsumieren, obwohl sie mich als warnendes Beispiel haben. Und die konsumieren immer weiter. Ich hab auch schon längst aufgehört, irgendwie zu predigen oder so. Ich gesell mich dann dazu und mache dann Scherze über die, wenn die dann anfangen, irgendwelche dummen Sachen zu machen oder so, ne? Ach so. Weil sie auf Droge sind oder so. Bekommt sich manchmal so ein Gefühl, dass du denkst, mein Gott, was habe ich angerichtet? Ich habe mein ganzes Leben eigentlich zerstört. Ja, das kam, also klar, also mittlerweile oder jetzt, oder schon seit 12 Jahren, seitdem das erste Mal aufgetaucht ist mit der Erkrankung, ist mein Leben ruiniert. Ich kriege nichts hin, also ich war teilweise in meiner Vergangenheit auch mal ein ganz guter Schüler. Ich hatte richtig Top-Leistungen in der Schule auch und bringe jetzt aber nichts mehr zustande. Also alles, was ich mir vornehme, scheitert. Aber das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, also man kann nicht alles auf die Krankheit abschieben. Ja. Natürlich, also bis jetzt ist mein Leben alles andere als gut verlaufen. Ne? Kommt ein Gefühl der großen Reue auf in dir? Ja, na klar kommt da Reue auf, natürlich. Also wenn das nicht eintreten würde, dann würde irgendwas schiefgelaufen sein bei der Therapie. Ja. Ja. So, wie siehst du, wie stellst du dir jetzt so dein weiteres Leben vor? Du bist ja, wie gesagt, noch sehr jung. Wie soll das so weitergehen? Was sind deine Ziele und Wünsche? Also ich habe ja 2008 habe ich die Therapie gemacht. Die Therapie dauert ein Jahr. Und ich habe mir durch die Therapie erhofft und durch den Entzug, durch die Abstinenz, dass sich dadurch ein positiver Effekt auf meine Gesundheit sich auswirkt. Und das ist leider nicht eingetreten. Das ist nicht eingetreten. Genau. Und ich bin ja schon, also ich bin ja schon von der Therapie, die Therapie schon 3,5 Jahre her. Und andere haben sich komplett rehabilitiert, mit denen ich gerade Therapie war. So. Andere sind wieder rückfällig geworden, das war wieder eine andere Geschichte. Bei mir hat sich irgendwie nichts geändert. Also ich habe ein ganz schwerfälliges Leben. Oft auch mit Depressionen verbunden. Ja. Nun war meine Frage gewesen, was deine Wünsche sind und was du für ein Ziel hast für deine Zukunft, für dein Leben. Ja, also das habe ich schon damals vorhin schon zu meinen Mitarbeitern gesagt, der eine Teil von mir hat es mit dem Leben schon abgeschlossen, ich will eigentlich nur noch sterben. Und der andere Teil sagt sich so, ja, da ist noch Optimismus, da ist Zuversicht, du hast Leute, die dich unterstützen, Familie, Betreuer und so weiter, auch Ärzte. Und ich bin ja noch relativ jung, also 33 Jahre nicht alt. Und ich habe da immer noch diese Vision, ich schaffe nochmal eine Berufsausbildung. Und komme dann so wieder ins Leben zurück. Das ist halt so der große Wunsch. Ich werde dazu befähigt, durch halt Therapie und durch die Einhaltung von Tagesstruktur und sowas. Weißt du, dann möchte ich sehr, sehr gerne von ganzem Herzen diesem einen Teil Mut zu sprechen in dir, nämlich der Teil, der sagt, ich habe gute Leute um mich herum und ich schaffe das vielleicht mit der Therapie doch noch ein bisschen da rauszukommen und vielleicht auch nochmal beruflich irgendwas zu machen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Du hast es ja schon ziemlich hart abgekriegt. Ja. Aber wenn da noch Optimismus ist und Hoffnung, ist das eine gute Voraussetzung, dass es sich vielleicht dann doch realisiert. Ja, manchmal ist es einfach so, dass man das Licht am Ende des Tunnels einfach nicht mehr sieht. Also mein Innerstes verfinstert sich. Ja, ja, klar. Verfinstert sich eigentlich jeden Tag. Also ich durchlaufe jeden Tag so eine extrem üblen emotionalen Stadien durch, wo ich am liebsten gleich vom Zoo springen würde. Ja, ja, verstehe. Manchmal sind es halt positive Lichtblicke. Verstehe. Und die kann man halt leider nicht immer konservieren, ne? Lieber Kadir, ich danke dir, dass du so offen warst und uns das erzählt hast. Und ich wünsche dir so ganz, ganz viele positive Lichtblicke noch für die nächste Zeit, damit es weiter bergauf geht mit dir. Wünsche ich dir wirklich von Herzen. Ja, vielen Dank. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, alles Gute dir auch. Dankeschön, tschüss. Bitte, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Das Thema heißt durch eigene Schuld behindert. Ist das in eurem Fall zutreffend? Habt ihr irgendetwas mutwillig getan oder aus Versehen getan und aufgrund dessen seid ihr heute behindert. Wenn ihr das seid und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Diana, 39, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Diana, schön, dass du da bist. Ja. Was für eine Behinderung hast du? Ich bin querschnittsgelähmt, über den Bauchnabel unten die ganzen Beine runter. Seit wann? Seit 5 Jahren, seit 2007. Warum? Ich hatte eine Drogenpsychose 2007. Auch eine Drogenpsychose? Ja, eine Drogenpsychose und bin aus dem 4. Stock dann gesprungen. Ach, also im Prinzip dasselbe, was Kadir gerade erzählt hat. Genau. Und dann bist du in der Psychose, in dem Wahn, in dem du warst, aus dem Fenster gesprungen. Ja, waren eigentlich nicht. Das hatte ich mir eigentlich schon überlegt. Ich habe Briefe geschrieben gehabt, 3 Tage vorher in der Psychose selber, woran ich mich nicht mehr erinnere. Und habe mir die Briefe dann irgendwie, wie ich da klar war, durchgelesen und habe dann gesagt, so, das war's. Und weil da kamen Kindheitserinnerungen hoch und da habe ich meinen Stuhl geschnappt und bin dann aus dem Fenster raus. Wie viele Meter waren das? Das weiß ich nicht. Das war 4. Stock, Dachgeschoss. Das ist schon sehr hoch. Altbau oder Neubau? Altbau. Altbau auch noch? Ja. Was war, als du unten, als man dich gefunden hat, in welchem Zustand warst du? Ich weiß nur, dass ich Hilfe geschrien habe und dass ich Männerstimmen gehört habe. Du konntest noch rufen, als du unten angekommen warst. Ich habe wohl geschrien und Hilfe und da waren Männerstimmen und ab dem Zeitpunkt war ich wieder weg. Also. Wann setzen die Erinnerungen wieder ein? In der Intensivstation, wo ich dann war. Ist dir da gleich klar gewesen, was du gemacht hast? Nein. Ich habe gedacht, da ich fixiert war, dass ich in der Psychiatrie wäre. Mhm. Und an Fensterstürzen und sowas habe ich mich überhaupt nicht erinnert. Und ich war auch im Wahn und hatte noch weiterhin eine Psychose. Die Psychose ist auch erst ganz langsam abgeklungen. Und ja. Wie, wussten die, dass du eine Psychose hattest? Ich stelle mir das gerade schwierig vor, als Intensivmediziner, da kommt ein Patient, der ist aus dem Fenster gestürzt. Kommt man da auf die Idee, dieses zu suchen oder danach zu suchen? Und wenn ja, wie kann man das suchen? Ja, ich nehme an, dass sie die Drogenutensilien gefunden haben und dass sie sich dann eins und eins zusammengereimt haben. Es wurde auch gegen Dritte ermittelt, soweit ich weiß, ob mich jemand gestoßen haben könnte. Mhm. Aber dem war ja nicht so. Ich bin ja alleine gesprungen und welche Verletzungen hattest du? Oh, mein rechter Fuß war total zerfetzt. Dann hatte meine linke Hüfte war zerbrochen, also gebrochen. Mhm. Mehrere Rippenbrüche. Ja, und mehrere Brustwirbel gebrochen. Ja, aber es muss ja noch was Schlimmeres gewesen sein, sonst wärst du jetzt nicht querschnittsgelähmt. Ja, Brustwirbel. Brustwirbel, das war die Ursache dann für die Lähmung. Genau, Brustwirbel. Ich stelle mir das zunächst, auch wenn man dann in der Intensivstation liegt oder hinterher, alles äußerst schmerzhaft und schlimm vor. Ja. So schwer verletzt zu sein. Ja, war es auch. War die Hölle. Wer hat dir das dann erklärt, was du gemacht hast? Daran kann ich mich, also einen festen Zeitpunkt kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Mhm. Die haben das mir wohl mehrmals erklärt und ich habe lange gedacht, dass ich in der Psychiatrie bin. Mhm. Weil ich halt fixiert war und ich habe gedacht, ich wäre in der Psychiatrie. Mhm. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder so weit hergerichtet warst, dass du im Rollstuhl sitzen konntest? Das ging eigentlich relativ schnell. Das waren 2,5 Monate, 3 Monate. Mhm. Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, wo dir das so irgendwie alles klar war? Das habe ich getan und das habe ich mir angetan? Ja, das war, mein rechter Fuß sollte verbunden werden, weil da war ein Fixateur auch drin und das sollte gesäubert werden. Und ich habe noch in der Psychose gedacht, die wollen mir irgendwie mein Bein noch abnehmen, also psychosemäßig noch. Mhm. Und da wollte ich dem Arzt so richtig treten. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Und da ist mir erst klar geworden. Schock? Ja, totaler Schock. Mhm. Du bist jetzt von, was hast du, von welchem, von wo an bist du gelähmt? Kurz über dem Bauchnabel und dann runter. Bist du auch inkontinent? Ja. Ja, also du fühlst gar nichts mehr? Ich fühle gar nichts mehr. Mhm. Du sagst, das war auch eine Folge der Drogenpsychose. Welche Drogen hast du genommen und wie lange? Ich habe mit 14 angefangen. Die letzte Psychose, die endgültige, war mit 33. Das heißt, auch eine lange Drogenkarriere lag da schon hinter dir. Ja, eine sehr lange, ja. 19 Jahre. Ich habe eben mal durchgerechnet. Auch das ganze Drogenprogramm von Cannabis bis harten Drogen? Die ganz harten Drogen nicht. Also wie weit ging es bis... Bis, also kein Heroin und kein Crystal Meth gab es damals noch nicht. Aber Kokain schon? Ja, zwischendurch mal, ja. So, nun bist du auch noch eine junge Frau von 39 Jahren. Mhm. Und hast dir das selbst angetan und bist dafür selbst verantwortlich. Ja. Für alles. Ja. Wie stehst du zu deiner Biografie? Ja, das hätte ich mir sparen können. Ne? Ich hätte auf die Psychologen hören sollen. Gab es Warnungen vorher? Jede Menge, ja. Mhm. Ich war vorher einmal in einer psychosomatischen Kur. Da wurde meine Borderline-Störung festgestellt. Mhm. Da gab es die ersten eindringlichen Warnungen. Und dann war ich mehrmals in der Tagesklinik und da gab es auch eindringliche Warnungen. Mhm. Dann war ich mehrmals stationär, auch wegen Psychosen. Da gab es auch Warnungen. Aber du hast das alles in den Wind geschmissen, die Warnung. Ja, ja. Warum? Ich habe halt gedacht, mir passiert sowas nicht. Wie die meisten denken. Ja. Ja. Ja. Ja. Hadest du mit deinem Schicksal? Nein. Du ich hast bin ja es selber schuld. Hast du es akzeptiert? Ja, doch. Eben bleibt nichts anderes übrig, Domian. Ja, ich finde, das muss man ja auch. Aber es gibt ja sicherlich auch Menschen, die damit nicht dann zurechtkommen und weiterhin im schweren Unglück leben und sich selbst auch nicht vergeben können. Das ist ja auch ein Akt der Selbstvergebung, wenn man dann sagt, es ist, wie es ist, und jetzt muss ich halt so weiterleben. Nee, ich denke, es ist so, wie es ist, und ich versuche, so weiterzuleben. Wie lange hat das gedauert, bis so die Selbstvorwürfe zurück oder weniger wurden? Ja, das hat da schon eine Ecke gedauert. Vor allen Dingen, ich war dreieinhalb Jahre im Altenheim auf einer Demenzstation. Aufgrund deiner Behinderung? Aufgrund meiner Behinderung. Stelle ich mir auch sehr schwer vor. Als ein junger Mensch. Und da habe ich eigentlich nur dahin vegetiert und da habe ich ziemlich mit meinem Schicksal gehadert. Du warst dreieinhalb Jahre auf eine Demenzstation? Ja. Hattest du ein eigenes Zimmer? Ich hatte mein eigenes Zimmer, deswegen auch die Demenzstation. Sonst auf einer anderen Station hätte ich ein Zwei-Bettzimmer gehabt. Aber dennoch hast du das alles mitbekommen, was da passiert. Und das ist ja, es ist ja furchtbar wahrscheinlich, wenn man als junger Mensch da liegt und das so mitkriegt. Ja, ja. Wie lebst du heute? Ich wohne in einem Behindertenwohnheim für körperlich Behinderte. Mhm. Ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr schön dort. Also ich habe 2,5 Jahre auf der Warteliste gestanden und ich habe super, super Glück gehabt, dass ich da einen Platz bekommen habe. Das heißt, du hast eine schöne eigene kleine Wohnung in diesem Heim? Genau, ja. Wie groß ist die Wohnung? 32 Quadratmeter. Also keine Wohnung, sondern ein Zimmer. Wir sind eine Wohngruppe. Ach so, verstehe. Ihr habt gemeinschaftliche Küche und Badezimmer und so ist gemeinsam. Nee, Badezimmer hat jeder alleine. Ah ja. Aber die Küche ist zusammen. Die Küche ist zusammen, ja. Und das ist schön. Ja, was heißt schön? Eine eigene Wohnung ist natürlich schöner, aber... Du fühlst dich wohl da. Ich fühle mich wohl da, ja. Auch mit den anderen Leuten, das funktioniert alles. Das funktioniert, ja. Kannst du beruflich etwas tun? Ich werde wohl in Kürze oder in längerer Zeit irgendwann in einer Behindertenwerkstatt anfangen. Als was? Ja, da steht noch nicht. Ach so, also irgendwas wirst du da helfen oder mitmachen? Und, ja. Also was steht noch nicht fest, das wird erst ausgetestet. Aber das ist doch schon nur mal eine schöne Perspektive, wenn da auch so beruflich was auf dich zukommt. Ja, ja. Nicht so? Ja gut, ich habe studiert, habe abgebrochen zwar. Ach so. Und, das heißt, du bist eigentlich überqualifiziert für das, was du da wahrscheinlich tun sollst. Ich denke nicht. Ich denke, es gibt auch Sparten da, wo ich mich auch wohlfühle. Was hast du studiert und abgebrochen? Germanistikgeschichte. Ah ja. Gab es eigentlich im Freundes- oder im Verwandtenkreis Menschen, die dir Vorwürfe gemacht haben hinterher? Vorwürfe nicht direkt, aber meine Schwester hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Und bis heute ist das so? Zwischendurch war er mal wieder da, aber mittlerweile ist er wieder abgebrochen. Mhm. Und Freunde, also auch eigentlich alle weg, bis auf zwei Freunde, die sind mir geblieben. Mhm. Aber heute bist du clean, du nimmst keine Drogen mehr? Nein, ich nehme keine Drogen mehr. Kannst du schlafen? Nein, ich nehme Schlafmittel. Mhm. Und auch Neuroleptika, wie mein Vorgänger. Ja, genau. Das musst du wahrscheinlich dein Leben lang nehmen, ne? Oder? Ja, ich denke schon. Ja. Diana, ich danke auch dir, dass du uns das so offen erzählt hast. Und wünsche dir natürlich auch von Herzen, dass es weiter vorangeht, dass das mit dem Job ganz gut wird und dass sich vielleicht dadurch noch andere Perspektiven für dich ergeben. Ja, danke. Alles Gute. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht, durch eigene Schuld behindert. Herzlich willkommen, sage ich, Birgit. Birgit ist 55. Guten Morgen, Birgit. Hallo. Hallo, Birgit. Kann man mich hören? Ich höre dich sehr gut, ja. Wenn du mich hörst, dann können wir loslegen. Ja, ich höre dich auch. Es schiebt bloß dauernd. Wir versuchen es mal. Ein bisschen komisch rüberkomme. Ich habe einen ziemlichen Klapper. Ich bin gerade mal wieder auf Entzug. Also ich saufe seit ich 10 Jahre alt bin, rauchen auch. Und ich habe eine verstopfte Bauchschlagader, und zwar dermaßen auf beide Beinarterien. Ich kann mit sehr viel Übung am Rollator laufen, aber ich muss jeden fünften Schritt stehen bleiben. Also der Weg zum Einkaufen ist die Hölle. Du sollst seit 45 Jahren? Ja. Und bist gerade auf Entzug? Ja, mal wieder. Mal wieder. Ja, ich versuche immer wieder da runterzukommen, aber irgendwann, ich weiß. Und die verstopfte Hauptschlagader ist zurückzuführen auf Saufen und Rauchen. Auf Saufen und Rauchen. Mhm. Ja. Wie viel hast du denn so in deiner Hochzeit getrunken am Tag? 2 bis 3 Flaschen. Was? 2 bis 3 Flaschen? Wodka, Whisky. 2 bis 3 Flaschen Wodka? Ja. Boah. Dann bist du jetzt auf Entzug, bist du in ärztlicher Betreuung? Nee, um Gottes Willen, das habe ich aufgegeben. Kann man auf Entzug sein, wenn man so viel getrunken hat, ohne ärztliche Betreuung? Ich habe heute den Tag über verteilt ganze 4 Biere getrunken. Das 4. ist noch nicht mal leer. Das mache ich nur, damit es keine Krampfanfälle gibt. Also da kenne ich mich ganz gut aus. Ach so, das ist nicht ganz radikal. Du sagst nicht jetzt gar keinen Tropfen Alkohol mehr. Nee, das geht auch gar nicht. Das habe ich ein paar Mal gemacht und böse Krampfanfälle gekriegt. Mhm. Und vor 4 Tagen habe ich mir die Nase gebrochen. Ach, das auch noch? Ja, bin ich im Badezimmer hingeschlagen, total voll. Und ich kann dir sagen, mein Bad sah aus, als wenn ich ein Schwein drin geschlachtet hätte. Wie denkst du denn darüber, dass du quasi dein ganzes Leben dir kaputt gemacht hast mit dem Alkohol? Also weißt du, ich möchte niemandem dafür die Schuld geben. Das ist sinnlos. Ich habe zu früh angefangen. Hm. Aber ich meine, damals war ich immer stolz drauf, dass ich am meisten vertragen habe von all den Mädels. Und da war ich ja noch jung und fit und ich habe nie gedacht, dass ich so runterkommen könnte. Aber die Frage ist ja auch, wie kommt ein 10-jähriges Kind dazu, schon mit Alkohol anzufangen? Wie waren die Familienverhältnisse? Beschissen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, deine Eltern haben da gar kein Auge auf dich geworfen. Mein Alter hat selber gesoffen, der hat es allerdings inzwischen geschafft aufzuhören. Meine Mutter ist auch Alkoholikerin, meine Schwester auch. Mhm. Hast du Kinder? Ich habe eine Tochter. Ach. Die ist 20. Und hast du Kontakt zu der Tochter? Ja, sicher, die hat sogar meine Wohnungsschlüssel und wir telefonieren öfter. Trinkt die Tochter auch? Ganz selten nur und wirklich in Maßen. Also die hatte mich als mieses Beispiel, muss ich sagen. Ja. Und sie schimpft auch immer mit mir, wenn sie mich besoffen erwischt. Also hast du denn zum Beispiel jetzt oder in all den vielen Jahren vorher, dir war ja irgendwann schon klar, wie ernst das ist bei dir. Hast du da nicht Angst gehabt, dass du dich tot säufst? Ich habe so viele Suizidversuche hinter mir. Der erste war mit 9 Jahren. Also den Alkohol, das habe ich erst so im Nachhinein, erst in den letzten 5, 6 Jahren so begriffen, was ich mir damit angetan habe. Ach. Aber die ganzen Suizidversuche, die ich hinter mir habe, dass ich die überlebt habe, ist auch schon ein Wunder. Ne? In den letzten 5, 6 Jahren hast du es erst richtig begriffen, was du gemacht hast? Ja. Weil da meine Gesundheit rapide runterging. Mhm. 2003 konnte ich noch Rad fahren, jetzt kann ich kaum am Rollator laufen. Das ist schon ein schlimmes Bild, wenn du sagst, du kannst kaum mehr am Rollator laufen. Richtig. Dann kommst du doch auch wahrscheinlich kaum aus deiner Wohnung raus, oder? Ist aber eine sehr schöne Wohnung. Ich habe einen sehr schönen Balkon und ich züchte Zitronenbäumchen. Mhm. Dieses Jahr habe ich sogar Aprikosenbäumchen aus Kernen. Mhm. Und die verschenke ich dann und das macht Spaß. Und ich fütter die Vögel und ich habe jetzt Haselmäuse hier rumlaufen. Die fütter ich jede Nacht mit Nüssen. Mhm. Also irgendwie, also langweilig ist mein Leben nicht, bloß ich habe es halt in den Sand gesetzt. Ne? Ja, und das wollte ich gerade nochmal fragen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man mit 55 sagt, ich habe es in den Sand gesetzt? Ich versuche das Beste aus dem Rest zu machen und versuche immer wieder. Was kann man jetzt noch retten? Was man jetzt noch retten kann? Ja, ich könnte, wenn ich es wirklich schaffe, mal die Flaschen wegzulassen. Warum gehst du? Oder mich wenigstens erstmal nur auf Bier zu beschränken, was ja wesentlich gesünder ist. Ja, dann könnte ich körperlich etwas aufbauen, dass es am Rollator wieder leichter geht. Warum gehst du nicht in eine Klinik? Was soll ich in der Klinik? Ich war schon mal im Entzug, das war die Katastrophe. Danach bin ich erst richtig abgestürzt. Warum war das die Katastrophe? Erklär mal, ich weiß es nicht. Die Therapie selber nicht, aber hinterher. Unser Therapeut hatte uns gewarnt. Der hat gesagt, ein Drittel geht aus der Therapie und bleibt ewig nüchtern. Mhm. Ein Drittel baut noch einmal einen Rückfall und bleibt dann trocken. Aber für ein Drittel geht es schlimmer abwärts als je zuvor. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dazu gehören könnte. Obwohl, ich meine, wir konnten alle bis drei zählen. Ne? Nun gibt es ja dennoch bei so einer Therapie, du hast es ja gerade aufgezählt, auch eine Chance, dass man gut da rauskommt und dass man auch trocken bleibt. Wäre diese Chance kein Anreiz für dich, es nochmal zu versuchen? Ich denke mir, ich mache das lieber alleine. Ich mache das echt nur alleine. Ich möchte nicht hier. Mensch, wer soll meine ganzen Blumen gießen? Wer soll meine kleinen Teufelchen füttern? Und außerdem bin ich ein Messi und ständig irgendwie, manchmal kriege ich sogar ganz gut hin, dass es hier richtig hübsch aussieht. Im Augenblick sieht es mal wieder aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen wäre. Deine Tochter schimpft mit dir, sagst du? Manchmal. Meine Tochter schimpft mit mir, wenn sie mich erwischt, wenn ich besoffen bin. Und die freut sich, wenn sie kommt und ich nüchtern bin. Ja, glaube ich. Was sagt denn die Tochter? Was rät sie dir, was du tun sollst? Nüchtern bleiben. Ja, natürlich. Aber so einfach ist es ja nun nicht, wenn man so lange so krank die ist. Die weiß, was die Therapie an mir angerichtet hat. Ich hatte sie doch mit, das war eine Mutter-Kind-Therapie. Mhm. Und die hat gemerkt, dass ich hinterher schwerer abgestürzt bin als jemals vorher. Und ich bin ja auch mein Freund. Es gibt Leute, die sind wirklich therapieresistent, im Gegenteil. Ja, ja. Ich bin ja auch mal ein Freund von den Versuchen, wie man es selbst schafft und es selbst angeht. Aber ich weiß es eben nicht. In dem Fall, das klingt mir so dramatisch bei dir, hat das eine realistische Chance, dass du es wirklich alleine schaffst, irgendwann ganz von dem Alkohol wegzukommen? Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich sehe. Ganz. Ich möchte bloß diese fürchterlichen Besäufnisse vermeiden. Mhm. Diese harte Suppe, wenn ich das erstmal lassen könnte, da würde ich ja schon drei Sternchen machen. Mhm. Du bist ja, die Hauptschlagader ist fast zu. Das heißt, du dein Leben hängt schon am seinen Faden. So ist es. Allein aber deshalb. Wie sind die Leberwerte? Keine Ahnung, ich habe sie ewig nicht mehr checken lassen. Jedenfalls meine Bauchspeicheldrüsenwerte, die waren, als ich das vorletzte Mal, als sie mich ins Krankenhaus geschafft haben. Normalerweise schmeißen sie mich nächsten Morgen gleich wieder raus, aber die haben meine Blutwerte gecheckt und Bauchspeicheldrüsenwerte sind normal um höchstens 327 oder so. Mhm. Weißt du, was ich hatte? Das glaubst du nicht, aber ich habe schriftlich 12.800. Aber wie macht sich, da müsste doch die Bauchspeicheldrüse entzündet sein, da müsste doch irgendwas sein. Merkst du es nicht? Nein, Essen geht, also... Also du bist eine schwerkranke Frau. Das weiß ich, aber ich denke, ich hänge am Leben und ich kann es mal immer wieder versuchen. Und entweder, ich meine, guck mal, es sieht ja so aus, das Leben endet in der Regel tödlich. Wir müssen ja alle irgendwann mal dran glauben. Ne? Und ich weiß nicht, ob mir so ein totaler Vollsuff mit Totalabsturz nicht wirklich lieber wäre, als jahrelang vor mich hinkrepieren. Aber jetzt, mein Leben macht mir noch Freude. Auch wenn ich im Augenblick einen fäustlichen Klapper habe. Ich kann kaum das Handy halten. Also, das Leben macht dir jetzt Freude? Das war ja nicht immer so. Nee. Das war nicht immer so. Und du hast ja gerade gesagt, ich will keinen verantwortlich dafür machen, dass ich mein Leben verschwendet habe. Ja, nee, ich dachte daran, dass mir mit 18 Jahren, ich meine, damals habe ich ja noch gemütlich getrunken, also nicht diese extreme Säufnisse, ne? Mhm. Und da hat mir zu meinem 18. Geburtstag jemand ein Charles Bukowski-Band geschenkt, kaputt in Hollywood. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen wollte, weil ich wollte als Kind, ich wusste immer, ich will Pilotin werden. Das war der Traum. Mit 3 Jahren war der Traum schon gebastelt, ich wusste es bloß nicht. Und als ich 8 war, hat mir mein Onkel erklärt, mit deinem Gewiss kommst du durch keine Flugtauglichkeit zu prüfen, weil meine Zähne mit 3 schon im Arsch waren. Und da ist eine Welt für mich zusammengebrochen und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich seinen Storyband gelesen und habe gedacht, geil, Junge, Bruder im Geiste, das mache ich jetzt auch. Charles. Ja, und das habe ich gemacht, aber er ist über 70 geworden. Also Birgit, ich habe so ein bedrückendes Gefühl bei dem, was du erzählst, weil es erschüttert mich schon. Das war nicht der Sinn. Weil es schüttelt mich insofern, wenn ich mir so dein Leben angucke und vor allen Dingen auch, was kann man jetzt machen? Du hast es mir gerade alles erklärt, dass es irgendwie alles in deiner eigenen Hand offensichtlich zu liegen scheint. Das heißt, du willst auch nicht mit meiner Psychologin sprechen oder möchtest du das? Darf ich dir das anbieten? Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Sinn hätte. Ich war schon froh, dass ich mal irgendwo beichten durfte. Ich bitte dich trotzdem, ein paar Worte mit ihr zu sprechen. Das kann ja nicht schaden. Ist eine nette Frau. Okay. Und wenn es nicht funktioniert, dann beendet ihr das Gespräch. Lass uns die kleine Chance doch mal am Zipfel packen. Wir machen das mal. Ja, ich habe das Problem, dass meine Hände so klappern, aber ist okay. Hat jetzt auch gut geklappt. Gerne an. Ja, dann machen wir es so, Birgit. Noch einen schönen Abend, schönen Morgen, meine ich. Dankeschön dir auch. Danke dir. Du legst auf, Magdalena ruft dich gleich an. Alles klar. Tschüss, Birgit, alles Gute wünsche ich dir. Soll ich gleich dranbleiben oder soll ich erstmal auflegen? Auflegen und dann klingelt sie neu an bei dir. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt haben wir hier den Horst. Horst ist 64. Guten Morgen, Horst. Einen schönen guten Morgen, Domian. Was für eine Behinderung hast du? Oh, ich bekomme nur ganz schwer Luft. Ich habe früher geraucht, schon von klein auf im Grunde genommen, seit 12, 13. Mhm. Da habe ich angefangen zu rauchen. Ja. Und dann erstmal noch in Maßen. Na gut, damals hatte ich auch noch kein Geld. Ich weiß nicht, kennst du noch P4? Diese kleine Packung, da waren 4 Zigaretten nur drin, in einer Packung. Nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin ja nicht Raucher, ich habe mich da nicht so mit beschäftigt. Ah ja, die haben wir uns dann als Jugendliche gekauft. Ja, und dann begann es und habe mich dabei sehr wohl gefühlt. Und hast immer gepafft und gepafft und gepafft? Ja. Dein ganzes Leben lang? Ja, und ich bin dann Lehrer geworden, Sportlehrer. Sportlehrer sogar? Ja. Mhm. Und das hat alles hervorragend geklappt und habe mir gedacht, bei mir passiert das nicht. Und war 40 und habe noch mit der 10. Klasse Sport mitgemacht, den Weitlauf über 4-5 Kilometer. Und da war ich an der Spitze und am Ende und hin und her. Habe also das noch alles mitmachen können. Ja. Und Anfang 50 kam mit einmal der Einbruch. Da bekam ich mit einmal Schwierigkeiten mit der Luft. Und bin dann auch zum Arzt gegangen. Und dann wurde ein Lungenemphysem festgestellt. Das heißt, eine Behinderung der Lunge, dass die Luft somit aufgenommen werden kann. Und ja. Und das führte dann dazu, dass sich dieser Zustand noch weiter verschlechtert hat. Ich habe seit mehr als 5 Jahren aufgehört zu rauchen. Aber ich wollte gerade sagen, diese Diagnose liegt ja schon länger zurück. Da warst du Anfang 50. Jetzt bist du 64. Ja, du hast nicht sofort damals aufgehört. Die Diagnose, da kann was sein. Ach so. Aber dennoch ein Warnschuss war das ja. Nicht so direkt, dass man sagen konnte, das wird mal eine Schwerbehinderung. Aber im Klartext heißt das, erst seit 5 Jahren hast du aufgehört zu rauchen, obwohl du da schon eine ganze Weile diese Erkrankung hattest. Kann man so sagen? Ja, aber nie so in dieser Schwere und habe auch nie damit gerechnet, dass sich das in der Form so entwickelt, dass ich nicht mehr meinen Beruf ausüben kann, dass ich jetzt zu 65% schwer behindert bin. Aber trotzdem, lass mich fragen, als zum ersten Mal diese Vermutung geäußert wurde, damals, also Anfang 50, da könnte sowas in der Richtung sein. Hättest du da als klug denkender Mensch sagen müssen, ich muss sofort aufhören zu rauchen? Heute sage ich, hätte ich machen müssen. Ja. Ja, weshalb ich auch angerufen habe. Auch vom Rauchen her, wo man sagt, das ist ja gar nichts Schlimmes. Ist ja kein Vergleich zu den anderen Anrufern vorher, die mit Drogen, die Drogen genommen haben und ähnliches. Aber selbst vom Rauchen her kann es zu einer solchen Behinderung kommen. Wie stark ist jetzt diese Behinderung? Beschreib sie uns. Ich schaffe jetzt noch 100 Meter und dann muss ich mich erstmal stützen. Ja. Und ich kann noch einkaufen fahren. Ja. Kannst du Stufen steigen? Im begrenzten Maße, ja. Was kann man gegen diese Erkrankung tun? Das ist ja das Schlimme und das ist auch der andere Grund, weshalb ich anrufe. Das ist nicht heilbar. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich war vor einem Jahr zur Kur, um da irgendwo noch mal was bewegen zu können. Na, hat sich nichts bewegt. Und das war auch das Urteil vom Arzt, der sagt, das ist eine Behinderung, die ist irreparabel. Da kann man nicht operieren, da gibt es keine Medikamente, gar nichts. Nein, ja gut, meine Puste habe ich, nicht? Und da bin ich bei der vorletzten Stufe jetzt. Das andere wäre ein Sauerstoffgerät, das mir noch helfen könnte. Das wäre die Endstufe der Erkrankung quasi dann, dass du darauf angewiesen bist. Ja, die Vorendstufe, drücken wir es mal so aus. Aber halt das Wesentliche ist, vom Rauchen her habe ich mir als Jugendlicher und dann auch als junger Mann nie so mit deutlich gemacht, dass das zu einer solchen Erkrankung führen kann, die einen dann so behindert. Du bist 64 Jahre alt. Das ist eine Generation, wo, als du ein junger Mann warst, fing ja die Aufklärung über die Gefahren des Rauchens schon an. Ziemlich massiv fing die schon an. Mensch, also als 70er Jahren als Jugendlicher, schon. Wenn du da in der Clique mit drin bist und die anderen rauchen auch, ja, schon. Dann gehörst du mit dazu und dann war es schick, halt auch auf dem Rummel zu gehen und die Zigarette in der Hand zu haben. Natürlich. Dann warst du groß und was. Ich will dir mal was sagen. Ich bin Zeit meines Lebens nicht Raucher gewesen. Ich habe aber, als ich jung war, über Jahre versucht, mit dem Rauchen anzufangen, weil ich das schick fand. Und ich wollte, genau wie du es gerade gesagt hast, ich wollte mit den anderen, alle meine Freunde haben geraucht, alle, ob Mädels oder Jungs. Und ich wollte auch mit rauchen, aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Und heute bin ich natürlich hoch dankbar, dass es nicht funktioniert hat. Sonst wäre ich auch ein Kettenraucher geworden, wie ich mich kenne. Ja, ich war dann nachher Schulleiter und dann hatte ich Bürodienst. Und am Schreibtisch stressige Arbeit. Naja, und dann greifst du halt zur Zigarette. Und das, ja, im Nachhinein muss ich sagen. Also man kann es im Nachhinein erklären. Hast du dennoch so, gibt es Momente in deinem Leben, wo du dich so richtig ärgerst und sagst, Mann, hätte ich doch klüger gehandelt? Ach Mensch, das sagst du in vielen Situationen, aber das ist halt so. Es ist halt so. Es ist es, wie es ist. Also damit muss ich leben. Und wäre ich früher schlauer gewesen? Ich bin stolz darauf, dass meine Söhne, der eine ist auch Sportlehrer, Studierrat, und der andere ist Kommissar, dass die beide nicht rauchen. Ja gut, das ist dann noch eine andere Generation, die sind noch früher damit darüber informiert worden, wie schlimm Rauchen ist. Also insofern, bei denen hat es gefruchtet. Ich muss damit leben und muss das Beste draus machen. Versuche ich auch. Und geht schon. Gemessen an den anderen Anrufern geht's mir noch verhältnismäßig gut. Naja, ist die Perspektive, dass du irgendwann ersticken wirst? Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt, da ich nur auch nicht weiter rauche, dass ich das jetzt weiter verschlechtert. Sondern, ja. Bemerkst du denn, seitdem du nicht mehr rauchst, dass die Krankheit langsamer fortschreitet oder gar stillsteht? Sie steht still. Sie steht still. Ah ja. Na gut, das oder, ist ja schon mal. Oder verschlechtert sich nur ganz wenig. Das ist ja schon mal tröstlich. Ja. Ist natürlich auf einem Niveau, wenn du vorher Sport getrieben natürlich. Hast. Und dann, natürlich. Ja, ist das. Musst du gewaltige Abstriche mitmachen und kannst halt nur spazieren gehen. Ja, ist für mich nur Strafe. Ja, und dann nach 100 Metern schon stehen bleiben und wieder die Luft holen. Die Puste holen. Also das auch nur wegen des Rauchens. Und das ist mein Hauptanliegen, wer jetzt heute Abend so mit zuhört und Raucher ist, dass er sich das auch so vor Augen führt, dass das zu so einem Ergebnis führen kann. Ja. Horst, dann hoffe ich für dich wirklich sehr, dass die Krankheit stillsteht oder wenn dann nur ganz langsam fortschreitet und dass du doch noch viel Lebensqualität genießen kannst jetzt in deinem, du bist im Ruhestand im Ruhestand. Ich wünsche es dir von Herzen. Das finde ich sehr nett. Ganz alles Gute. Herzlichen Dank. Gerne. Tschüss. Einen schönen Morgen. Tschüss. 0800 220 50 50, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Nummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist um 1.44 Uhr Sabrina. Und Sabrina ist 30. Guten Morgen, Sabrina. Hallo, Domian. Du bist auch durch eigene Schuld behindert? Ja, das stimmt. Was ist passiert? Erzähl mal. Ich habe 2008 versucht, mich umzubringen. und habe dabei eine Brücke mitgenommen. Vielmehr bin von der Brücke gefallen. Hinterher, ich wollte dann doch zurück. Also du bist von einer Brücke gesprungen, oder wie? Ja, also ich scheinbar wollte ich das erst, mir fehlen 10 Minuten. Ah. Ich muss wohl mein Auto da geparkt haben an der Brücke. Mhm. Muss wohl zu der Brücke hingegangen sein, rübergeklettert. Und dann wurde mir auf einmal doch klar, was ich für ein Mist baue. Mhm. Wollte zurück, hat nicht so ganz geklappt. Ich bin dann genau über der Seitenleitplanke abgerutscht und genau mittig reingeknallt. Wo mittig reingeknallt? In die Seitenleitplanke. Also ich habe die genau mittig getroffen. Von wie viel Meter waren das? Ich schätze jetzt einfach mal, ich denke so 8, 9 Meter oder 10. Und unten verlief eine Straße? Genau. Eine Autobahn oder? Bundesstraße. Das heißt, du hättest auf die Straße, ja, knallen können. Genau. Dann bist du mittig zwischen die Leitplanken da gefallen. Genau, an den Seiten. An den Seiten, genau. Genau. Mhm. Mit welchen Verletzungen? 11., 12. Wirbel, also laut den Ärzten eine Prellung. Mhm. Haben aber trotzdem Metall reingesetzt und Oberschenkelhalsbruch. Ja. Also Folge ist, ich sitze zwar im Rollstuhl. Ja. Zwar mit der Option, dass ich irgendwann wieder laufen kann, weil durch ein bisschen Behandlungsfehler und vielleicht, weil ich auch selber ein bisschen faul war, habe ich einen schönen Spitzfuß an beiden Seiten. Mhm. Und das ist eigentlich die Folge im Großen und Ganzen. Du hast keine Querschnittslähmung? Also laut dem ersten Unfallbericht wäre es eine volle Querschnittslähmung. Mhm. Aber ich kann meine Beine komplett bewegen. Ich kann Fahrrad fahren, ich kann schwimmen. Ah ja. Mittlerweile Teilquerschnitt sich dann nennt. Ja. Und im Endeffekt... Heißt das, wenn du das noch weiter trainierst, dass du dann noch besser zurechtkommen könntest demnächst? Genau, mit der Option, genau. Mhm. Was natürlich jetzt bin ich schwanger, da muss man dann doch noch ein bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Warum wolltest du dir damals das Leben nehmen? Aus einer ganz dummen Situation heraus, wo ich heute sage, wie blöd muss man sein. Also mein Ex-Freund und ich haben uns getrennt. Ah, Liebeskummer. Jein, also dass der Mann weg war nicht so schlimm. Er hat mich mit 50.000 Euro Schulden sitzen lassen. Mhm, also das war für mich eher der größte Schock, wenn man als kleine Prinzessin groß wird, immer verwöhnt worden ist, kennt man keine Geldsorgen. Mhm. Und wenn dann auf einmal sowas ist, da ist man doch geschockt. 50.000 Euro Schulden. Ja. Und da ist ja alles über den Kopf gewachsen und es war dann eher eine Kurzschlusshandlung. Ja. Ja, also mir, wie gesagt, ich habe ein paar Tage vorher noch mit einer Freundin drüber gesprochen und sagte, so Mist würde ich niemals machen. Mhm. Und an dem Morgen anscheinend habe ich mit meinem Ex-Freund telefoniert. Was wir da besprochen haben, kann ich nicht genau sagen, will ich auch nicht so genau sagen. Und ich weiß, ich bin mir vorher noch 4 Packungen Zigaretten kaufen gegangen. Mhm. Und danach sind 10 Minuten weg, bis ich in der Leitplanke lag und die Ersthelfer alles kam. Warst du bei Bewusstsein in, ja, der Leitplanke? Ja. Ja, mhm. Ich habe alles mitbekommen, auch als die Notärztin das Gesicht gestreichelt hat, mhm, dass sie diskutiert haben, ob die mich durchrutschen lassen oder rausschneiden lassen. Wer hat Schuld an diesem ganzen Desaster? Ich selber. Klare Antwort. Ja, mhm, ich meine, da kann man keinen Vorwurf machen, meinem Ex-Freund nicht. Mhm. Im Endeffekt war ich es selber schuld. Als du im Krankenhaus lagst und dir dann irgendwann klar war, was passiert ist und welche Folgen es hatte. Damals war das vielleicht noch nicht so klar. Es hätte auch sein können, dass du, wie du es gerade erzählt hast, voll querschnittsgelähmt, ja, bist. Wie hast du da über dich gedacht? Nicht negativ, nicht positiv. Also ich habe mich komischerweise davon aufrecht gehalten, habe gedacht, Mensch, was du für ein Glück gehabt. Weil zur selben Zeit war da ein kleines Mädchen in einem Krankenhaus. Mhm. Die war von oben angelähmt. Und wenn man dann sowas sieht, dann denkt man, Mensch, hast du ein Schwein gehabt. Mhm. Es kam nicht mal der Moment, ich versuch's nochmal, dass es dann noch, nein, klappt? Nein. Nein, weil ich, das ist so mittlerweile mein Standardspruch geworden, den viele nicht verstehen können. Ich sage immer so, ich kann ja nicht weglaufen. Mhm. Ist in beiden Seiten richtig. Man kann vom Leben nicht weglaufen, ich kann auch so nicht weglaufen. Ich frage mal, vielleicht ist das überspitzt, hat dich dieser Selbsttötungsversuch mehr ins Leben gebracht als vorher? Nein. Nein. Nee, ich würde sagen, es ist ein Gleichgewicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Für Fehler muss man bezahlen. Das ist schon immer so im Leben. Mhm. Und aber das Leben geht weiter, egal ob positiv oder negativ. Das ist erstaunlich, dass alle bisher so, ja, fast alle, bei Birgit bin ich mir nicht so ganz sicher, aber alle haben ja so quasi das Schicksal akzeptiert. Ja, weil das Problem wäre ja auch, ich glaube, wenn es jetzt durch einen Unfall passiert wäre, mhm, wäre das was ganz anderes. Dann hat man in dem Moment jemanden, dem man die Schuld zuschieben kann. Mhm. Ich denke, wenn man selber schuld ist, dann kann man das leichter akzeptieren. Was denkst du, wenn du von Selbsttötungen oder Selbsttötungsversuchen so in der Zeitung liest, zum Beispiel von Prominenten auch? Was denkst du dann? Also wo ich schockiert war, ist einfach, ich sage immer bei Normalpersonen, so hast du was unter den Tisch gekehrt. Oder es heißt immer, boah, sind die bekloppt. Mir fällt da immer als Beispiel Enke zu ein. Ich glaube, er hieß so. Dann wird immer gefragt, Mensch, der arme Mensch, was steckt dahinter? Aber das ist ja auch bei Normalpersonen so. Es ist ja nicht nur bei Stars so. Nein, es ist immer so. Ich meine, ich sage immer so, die Menschen müssen ganz, ganz tief am Ende sein. Und da kann man auch keinen Vorwurf draus machen. Hast du darüber, da es eine Affekthandlung war, hast du wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht, was du eventuell deinen Angehörigen antust. Richtig, also doch, komischerweise, mein erster Gedanke in der Leitplanke selber noch war, oh Gott, was hast du gemacht? Und dann der Gedanke, Mensch, da tut mir leid, Mama. Komischerweise. Aber nicht vorher, ne? Als du da hingefahren bist, hast du es nicht gedacht. Nee, also wie gesagt, die 10 Minuten fehlen mir. Gut, was immer komisch war, die haben mich im Krankenhaus immer gefragt, ob ich irgendwelche Drogen genommen hätte. Nein, habe ich nicht. Definitiv nicht. Bis mir dann ein Arzt erklärt hat, ich hatte am Abend vorher eine Schlaftablette bekommen von jemandem aus dem Bekanntenkreis. Ja. Und die war aber von einer depressiven Person. So. Ja, das heißt, sie war sehr stark. Richtig. Ja. Was ich nicht wusste, dass natürlich solche Tabletten bei Depressiven anders wirken als bei Nicht-Depressiven. Ah, du hältst es für möglich, dass diese Schlaftablette, als du aufgewacht schon warst, in gewisser Weise bewusstseinsverändernd gewirkt hat? Es wäre eine Möglichkeit, weil ich eigentlich solche Reaktionen von mir selber nicht kenne. Aber es ist, wie es ist. Da kommt ein bisschen das Blatt raus. es ist, wie es ist. Ja, weil wenn man da jemand, ich glaube immer, man das trifft sich auch selber auf, wenn man anderen Vorwürfe macht. Würdest du, ja, das stimmt. Würdest du ausschließen, dass du nie wieder einen Selbsttötungsversuch unternimmst? Also heutzutage, nachdem ich das damals zu meiner Freundin gesagt hatte, würde ich sagen, nie. Ausschließen kann man es nie im Leben. Man weiß nicht, was in eine Situation kommt. Aber im Moment, wie mein Leben ist, ist es wunderbar und ich hoffe, dass es so bleibt. Also ich habe den besten Mann am 7.7. geheiratet, den man heiraten kann. Und du bist schwanger? Und das, ja. Also da kann man ja nur positiv und optimistisch in die Zukunft schauen. Wo wir beide auch nicht mit gerechnet hatten. Ja. Und ja. Ja, also wenn das alles gut gelaufen ist jetzt, kannst du danach, wenn der Kleine oder die Kleine da ist, kannst du ja auch noch weiter für dich trainieren. Ich habe gesagt, ich fange mit dem Kind an zu krabbeln und obwohl krabbeln kann ich schon, aber fange mit dem Kind zusammen an zu laufen. Super. Dann wünsche ich dir viel Glück, viel Kraft und alles Gute dafür. Danke, Domian, und auch an die anderen, die heute Abend angerufen haben, noch alles Gute. Sehr nett. Sabrina, mach's gut. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Und hier ist Dave, 46. Guten Morgen, Dave. Guten Morgen. Hallo, Dave. Was für eine Behinderung hast du? Künstliche Gelenke im Knie, beide. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Künstliche Gelenke, Knie, beide. Künstliche Gelenke in den Knien, ja. Ja, rechte Arme, Gelenk fixiert. Das heißt, der Gelenk von Hand bewegt sich nicht mehr. Ja. Der ist fixiert mit Metall. Ja. Linke Arm habe ich Bewegung, aber auch 2 Platten drin. Ja. Das kommt alles von Kriegszeiten. Ich bin Engländer. Ich höre gerade, du hast einen Akzent. Du bist nicht Deutscher. Ja, ich komme aus England, aber wohne in Deutschland seit 12 Jahren jetzt. Ah, das sind Kriegsverletzungen. Ja. In welchem Krieg warst du? Ich war im Falklandskrieg. Im Falklandskrieg? Das war lange her. Und auch, ja, ich war 16. Ja, du warst 16 Jahre und da warst du im Falklandkrieg? Ja. Mit 16? In England funktioniert das alles ein bisschen anders als in Deutschland. Gibt es keine Pflicht. Es ist alles freiwillig. Und man, kann mit 16 dann schon eintreten in die Army? Ja. Mit 15 schon. Mit 15 schon? Ach, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich nicht. Also dann, wenn man trainiert und war damals, da war auch dann so eine Finanzkrise, habe ich dann freiwillig mit gemeldet und ich wollte was lernen. Ja. Ich erinnere mich, das war damals ja dieser, ich fand es ein völlig alberner Krieg wegen ein paar kleinen Inseln. So war das. Ja, genau. Unten in Südamerika. Bitte? Maggie Thatcher. Ja. Maggie Thatcher hat diesen Krieg Also geführt. Maggie Thatcher, genau, ganz genau. Ja, ja, genau. Mhm. Gab genau. es, ich, das habe ich nicht mehr in Erinnerung, gab es damals auch Tote? Oh ja. Ja, wie viel? Also, ja, wie soll man sagen, wir haben an Kinder geschossen, wenn man das so sieht. Ne? Ja, das war, da waren die, ich war mit 16 da und da waren, ja, Kinder aus Argentinien mit 14. Also es war ein Krieg, also, das erklären wir mal, zwischen England und Argentinien wegen dieser paar kleinen Inseln. Eine Insel. Ja. Und welche Verletzungen genau hattest du damals? Also das kam eigentlich danach. Ich damals in der 80er war das auch so in Irland so sehr gewaltig, ne? Mhm. Da die Knieverletzung war dann in Irland. Ach so, das hast du dir gar nicht alles bei der Falkland-Geschichte geholt. Nee. Ah ja. Mhm. Und dann mit die Armeverletzung und das alles andere kam im Irak danach. Oh weia, da hast du aber eine heftige Zeit hinter dir in deinem Leben. Ja. Du hast den Falklandkrieg, Irakkrieg und in Irland. Dann kam ich aus dem Militär raus, die haben mich dann sozusagen pensioniert. Mhm. Die haben mir, da gibt's so eine Fitnesszulassung, wo man sagt, entweder ist man komplett fit oder ist man nicht so. Mhm. Und die haben mir dann hochgestuft, dass ich fit bin, ausgenüstert, ne? Ja. Da muss ich dann kämpfen, um dass ich denn das anerkannt. Ach so, die wollten, dass du fit bist, damit die nichts zahlen müssen. Genau. So war das. Darum geht's ja immer. So wie du dich gerade beschrieben hast, stelle ich mir dich vor als jemand, der sich kaum richtig bewegen kann. Es geht. Ja, das sagst du jetzt wahrscheinlich so. Ich war operiert in Münster-Westfalen, nach dem Irak. Ich war eine von den Ersten, dass in Europa so ein künstliche Knie oder die Kniereparatur gekriegt hat. Hast du Schusswunden in den Knien gehabt? Was habe ich in den Knien gehabt? Hat man reingeschossen in die Knie? Wie soll ich mal sagen? Also reingebohrt wär eigentlich der bessere Wort. Reingebohrt? Ja, was Lackendecke. Bitte? Lackendecke. Irak. Ja, aber ich verstehe nicht, was hat sich da reingebohrt? Ich war erwischt im Irak. Die haben mich gefangen genommen. Ach so. Das heißt, die haben dich gefoltert. Also die haben dich gefoltert. Ganz krass. Ja, ja. Ach du lieber Gott. Was haben die mit deinen Knien gemacht? Erzähl mal. Ja, gebohrt. Gebohrt? Die haben in die Knie. Die wollen Informationen haben. Ach du lieber Gott. Also. Wie haben die reingebohrt in die Knie? Mit was? Ja, mit einer Bohrmaschine. Bei vollem Bewusstsein? Ja. Ich habe Glück, dass ich nicht gestorben bin. Habe ich nicht gestorben, weil ich war gerettet. Wie lange warst du in Gefangenschaft? Das war nur 10 Tage. Naja, nur ist gut. Dann hat man dich befreit. Aber das Problem dabei ist, ne, da kam ich dann nach England und und da hatte ich ja Probleme. Ich habe nicht so klar gekommen mit dem irischen Volk und da haben die mir gesponsert, nach Deutschland zu kommen. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, was mir sehr leid tut, weil ich mich sehr gerne mit dir unterhalte. Kriegst du von dem englischen Staat wenigstens eine ordentliche Pension? Nein. Nein. Nein. Unsere Sendung heißt ja durch eigene Schuld behindert. Würdest du heute sagen... Ich habe mich freiwillig als Soldat gemeldet. Bereust du das heute? Ja, wenn man nicht schlafen kann und wenn man durch die Verletzungen der Arbeitstätigkeit nicht mehr so führen kann, wie man sich das vorstellt. Ich bin jetzt kurz davor, wo ich sagen kann, ich kann nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich denn Unterstützung kriegen kann. Ja, da rufen wir dich auf jeden Fall gleich nochmal an und beraten das mal in Ruhe im Hintergrund, wenn wir uns gleich verabschiedet haben. Du würdest, wenn du jetzt nochmal jung wärst, du würdest nicht wieder Soldat werden. Absolut nicht. Ich sage nur zu allen. Es ist okay, für das deutsche Militär ist es ein bisschen anders. Die kommen nicht in den gefährlichen Gebiete rein. Nicht so wie die Engländer. Aber ich sage mal so, wenn man das wählen kann, pass auf euch auf, hör auf damit und denke an eure Gesundheit. Ja. Weil später, ja, wenn alle das bereuen. Diese Worte an alle Mächtigen dieser Welt. Dave, ich danke dir für deinen Anruf und du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, ja? Danke. Alles Gute, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Alina Marquis. Morgen sind wir natürlich wieder da, morgen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, unter der bekannten Nummer. Um 1 sind wir dann für euch da oder ihr mailt domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.